abends in Berlin seh ich die Sonne im Westen untergehen. Der freie Westen, der sollte sein. Alles Lüge, alles nur Schein. Sonntagsabends in Berlin bleib bei der Mauer ich dann stehen. Seh die kalte Wand da, Farben beschmiert, der Häkel mich dann überfährt. Und ich frage mich, muss das so sein? Ist die Hohnmacht stärker als der Stein? Sonntagsabends in Berlin, lass die Gedanken nicht ostwärts ziehen. Denke, dass drüben der eigene Bruder wohnt, dessen Leben sich gleich viel lohnt. Sonntagsabends in Berlin, Sonntagabends in Berlin. Wenn die Türken dann durch Kreuzberg ziehen, wenn die Türken dann durch Kreuzberg ziehen, hat mich die kalte Wut, Angst bei der Nacht. Mein Volk, was hat man mit dir gemacht? Doch es sieht ja niemand, soll das so sein? Bin ich mit meiner Sorge ganz allein? Sonntagsabends in Berlin, Sonntagabends in Berlin, glaub ich, dass Anarchisten uns regieren, Anarchisten uns hier regieren. Seh ich mich um hier in dieser Stadt, hab ich bald alles, alles satt. Sonntagsabends in Berlin, Sonntagabends in Berlin. Sonntagsabends in Berlin sollst fürs ganze Deutschland stehen. Unsere Heimat ist kaputt wie diese Stadt, welche so keine Zukunft hat.